Der 1959 in Zürich geborene Komponist Mischa Käser eröffnet unser Concerto Bavarese mit seinem Stück Gletsch. 6 glaziale Ablagerungen für je ein Alphorn mit Interludien von Pitt Gutmann. Bühne frei für das Hornroh Modern Alphorn Quartett. Thank you. Gletsch. Sechs glaziale Ablagerungen für je ein Alphorn von Mischa Käser mit Interludien von Pitt Gutmann, zum Klingen gebracht vom Hornroh Modern Alphorn Quartett. Die tschechische Komponistin Věra Janáčeková präsentiert uns ein Konzert für Klavier und Orchester hier auf Bayern 2. Der Pianist Ivan Buffa wird unterstützt von den Bamberger Symphonikern unter Jonathan Nott. Thank you.

Concerto per Pianoforte e Orchestra, komponiert von Viera Janáčeková, gespielt von Ivan Buffer und den Bamberger Symphonikern unter Jonathan Nott. Weiter geht's im Concerto Bavarese mit einer Hommage an Robert Schumann in Form eines Streichquartetts von Tobias P.M. Schneid. Es musizieren Mariko Umay, Alexandra Manitsch, Christian Döring und Johannes Gutfleisch. Thank you.

Thank you. Thank you. Mariko Umay, Alexandra Manitsch, Christian Döring und Johannes Gutfleisch waren das, mit dem Streichquartett Schumann von Tobias P.M. Schneid. Und mit einer Hommage machen wir auch weiter. Diesmal sind es drei Unbekannte, die in Form eines Klavierkonzerts geehrt werden, vertont von Christoph Wünsch, präsentiert von Gerold Huber und dem Tiroler Kammerorchester Instrumenti. Hommage à Troyes. Ein Klavierkonzert von Christoph Wünsch mit dem Pianisten Gerold Huber und dem Tiroler Kammerorchester Instrumenti, aufgezeichnet 2017 in der Würzburger Musikhochschule. Kurz vor Schluss erklingen noch drei Lieder für eine tiefe Stimme und Klavier von Robert Owens, der ab 1964 in München lebte und dort 2017 verstarb. Die tiefe Stimme gehörte Altistin Elisabeth Emme, der Komponist selbst spielt Klavier. Power to mount. Das waren drei Lieder für eine tiefe Stimme und Klavier, das Opus 18 von Robert Owens, der die Altistin Elisabeth Emme eigenhändig am Klavier begleitete.